es kommt die Zeit, wo du meine Fäuste rennst, wenn die Angst dich überholt. Härte, wie du sie nicht kennst. Du hebst die Deckung und ich schlag da einfach durch. Meine Faust erreicht ihr Ziel, mein Punch lässt dich erzittern. Wir sind Feinde fürs Leben. Leben. So was soll es geben? Spiel um unsere CDs und Konzerte. Manchmal möchte man aufgeben, doch es geht um Recht und Werte. Wer die Macht hat, hat das Sagen und Geld regiert die Welt. Und natürlich alles so, damit es der Antifa gefällt. Die Freiheit der Kunst, wo kann man sie gewinnen? Die Versammlungsfreiheit, welches Los muss man dafür ziehen? Die Freiheit der Kunst, wo kann man sie gewinnen? Versammlungsfreiheit, welches Los muss man dafür ziehen? Zu haben bedeutet nicht, sein Recht auch zu bekommen. Am richterlichen Pokertisch hast du noch lange nicht gewonnen. Unser Gegner in diesem Spiel hat keine finanziellen Sorgen. Das Geld für den Kampf gegen uns wird man sich vom Steuerzahler borgen. Wer die Macht hat, hat das Sagen und Geld regiert die Welt. Und natürlich alles so, damit es der Antifa gefällt. Die Freiheit der Kunst, wo kann man sie gewinnen? Die Versammlungsfreiheit, welches Los muss man dafür ziehen? Die Freiheit der Kunst, wo kann man sie gewinnen? Versammlungsfreiheit, welches Los muss man dafür ziehen? Sieh genau hin, der große Blonde mit den blauen Augen. verfolgt von Ungerechtigkeit, die zum Himmel stinkt. Du bist ein Wolf, doch was kannst du dafür? Dich hassen viele, aber du bleibst ein wildes Tier. Du bist ein Wolf, kannst mich aus deiner Haut. Denn du bist jemand, der nur sich selbst vertraut. In die Enge, zeigst du dem Feind die Zähne. Du gehst voll auf Angriff und stolz dabei deine Mähne. Nichts wird dir geschenkt, du erkämpfst dir deine Beute. Doch du hast auch Gefährte, bist in einer wilden Meute. Du bist ein Wolf, doch was kannst du dafür? Schlüssel zum Erfolg ist Kameradschaft und der Wille. mit Vollgas fürs Leben. An allen anderen vorbei. Das, was ich bis jetzt erlebte, das reicht für zwei. Das, was andere aus der Zeitung kennen, das hatte ich schon lange durch. Wo andere ihre Augen schließen, da springe ich einfach durch. I am what I am, auch du willst mich nicht ändern. My honor's true, und niemand will mich daran hindern. My family and my pride ist alles das, was zählt. For my land and for my future hab ich diesen Weg gewählt. Ich will die Freiheit spüren und nicht nur von ihr träumen. Ich mach das, was ich will, will einfach nichts versäumen. Keine auferlegten Zwänge, geboren um zu rebellieren. Ich gebe den weiteren Anstoß, um lauter zu provozieren. I am what I am, auch du willst mich nicht ändern. My honor's true, und niemand will mich daran hindern. My family and my pride ist alles das, was zählt. For my land and for my future hab ich diesen Weg gewählt. Heute ein wenig reifer, nicht mehr ganz so katastrophal. Alles mehr durchdacht und alles ein wenig mehr normal. Doch immer noch bissig, doch immer noch wild. Nur weil ich älter werde, halt ich noch lange nicht still. I am what I am, auch du willst mich nicht ändern. My honor's true, und niemand will mich daran hindern. My family and my pride ist alles das, was zählt. For my land and for my future hab ich diesen Weg gewählt. Nur ein kurzer Blick zurück, einen weiteren Schritt nach vorn. Die Entfernung wächst, ich muss weitergehen und dreh mich nicht mehr um. Gehe unaufhaltsam meinen Weg, spür den Wind, der mir entgegenweht. Er flüstert mir ins Ohr, wir haben noch so viel vor. I am what I am, auch du willst mich nicht ändern. My honor's true, und niemand will mich daran hindern. My family and my pride ist alles das, was zählt. For my land and for my future hab ich diesen Weg gewählt. I am what I am, auch du willst mich nicht ändern. My honor's true, und niemand will mich daran hindern. My family and my pride ist alles das, was zählt. For my land and for my future hab ich diesen Weg gewählt. Namen schon auf viele weitere Tage mit dir in den Fieber. Straßen ziehen, sich dem Trubel ergeben, für Models in den Kneipen toben und zusammen unsere Lieder singen. Wir sind gejagte Nachtschwadronen, ein Piratenkönig steht am Start. Dort, wo ihr unsere Lieder hört, da wird jeder Scheiß noch mitgemacht. Auf viele weitere Tage mit dir, denen fieber ich entgegen. Sich wie Krieger benehmen und nachts um die Häuser ziehen. Denn du bist wie ich, kein Schritt mehr ohne dich. Oh mein Freund, vergiss mich nicht. Haben wir durchlebt, viele Tiefen überstanden. Wir sahen Leute kommen und gehen, sind zusammen durch Stürme gegangen, zusammen um die Häuser ziehen. Niemand wird von uns verschont, den Staatsschutz in Atem halten. Sie kennen ja unsere Namen schon. Auf viele weitere Tage mit dir, denen fieber ich entgegen. Vergiss mich nicht, du bist wie ich, kein Schritt mehr ohne dich. Oh mein Freund, vergiss mich nicht.